Good morning. Daniel is already happy first thing in the morning. Listen to him. Guten Morgen. Daniel ist schon glücklich, dass am Morgen. Hör ihn an. It is so wonderful. Das ist so wunderbar. Everybody is happy here in the office when we're recording. Alle sind glücklich im Büro, wenn wir aufnehmen. Even Paco. Sogar Paco. He's happy too. Er ist auch glücklich. So now we figured out the devil. Wir haben also verstanden, wer der Teufel ist. He's a liar, he's a loser, he's deceptive. Er ist ein Lügner, ein Verlierer, enttäuscht. But before that we go on to us men and our responsibility. Bevor wir jetzt mit uns, dem Menschen und unserer Verantwortung weitermachen, I have to tell you a story. Muss ich dir eine Geschichte erzählen. Sorry if you've already heard me tell it. Es tut mir leid, falls du diese schon mal gehört hast. You can exercise yourself in patience and in forgiveness. Du kannst dich in Geduld und Vergebung üben. For many, many years, vor vielen, vielen Jahren, I had a really, really bad theology. Hatte ich eine wirklich schlimme Theologie. I mean, really, really bad. Wirklich schlimm. Here was my theology. Sie war wie folgt. The devil has so much authority and so much power. Der Teufel hat so viel Autorität und so viel Macht. And do you know, I'm going to confess my sin now. Ich werde jetzt meine Sünde bekennen. I actually was very proud of that. Ich war ziemlich stolz darauf. I tell you why I was so proud of that. Ich erzähle dir, warum ich darauf so stolz war. My theology of the devil was very defined of the cross. Meine Theologie über den Teufel setzte sich ziemlich über das Kreuz hinweg. And I believe that people who have a special calling and a special prophetic anointing. Ich glaubte, dass Menschen mit einem besonderen Ruf und einer besonderen prophetischen Salbung for a lot of attacks from the enemy. Sehr viele Attacken vom Feind erleben. We've been taught. Das wurde uns gelehrt. So I believe that too. Ich glaube das also auch. So I actually believe that because of my calling, I will have to suffer a lot of demonic attacks. Ich glaubte also, dass ich aufgrund meines Rufes viele dämonische Attacken erdulden musste. Since you will always have what your heart believes, that's what I had. Da wir immer das bekommen, was unser Herz glaubt, hatte ich das. So I had a lot of demonic manifestations. Ich hatte viele dämonische Manifestationen. I mean, even demons manifest as like wild animals in my living room. Sogar Dämonen, die sich in Form von wilden Tieren in meinem Wohnzimmer manifestierten. Monsters and all this stuff. Monsters und solche Dinge. You know, and sometimes in the night they would come to my bedroom and they would attack me. Manchmal kamen sie in der Nacht in mein Schlafzimmer und griffen mich an. Throw me out of bed, I was bleeding. Sie warfen mich aus dem Bett, ich blutete. Sometimes I had bite marks. Ich hatte sogar Bisswunden manchmal. And you know, and Debbie would say in the morning, oh my goodness, you're bleeding again. Did they scratch you? And I had scratch marks in the face. Debbie sagte dann morgens, oh du meine Güte, du blutest ja. Haben sie dich gekratzt? Ich hatte Kratzspuren im Gesicht. Ich war so stolz. Yes, yes, sweetheart. Ich sagte, ja, mein Liebling. I had a visitation of some principalities. Ich hatte Besuch von einigen Fürstentümern. They fought with me. Sie kämpften mit mir. And I was actually proud of myself. Ich war eigentlich stolz auf mich. Yes, how stupid can you be? Wie dumm kann man sein? I was very stupid. Ich war sehr dumm. But you know, then two things happened. Dann geschahen zwei Dinge. One day, the Lord actually... It was my first out-of-body experience. Eines Tages hatte ich meine erste Erfahrung außerhalb meines Körpers. Like the Lord took me out of my body. Der Herr hat mich aus meinem Körper genommen. And he took me into the heavenly place. I don't know where that was. Und an einen himmlischen Ort gebracht. Ich weiß nicht, wo genau das war. Jesus was there with me. Und Jesus war da mit mir. And right there next to me, there were some principalities over the nation. Und gleich neben mir waren einige Fürstentümer der Nationen. And they were so fierce. I mean, their eyes were full of fire. It was really, really bad. Die waren so schrecklich. Die Augen waren voller Feuer. Wirklich schlimm. And they tried to come after me. Sie versuchten mich zu verfolgen. But you know, because I was standing there with Jesus, chatting to him. Aber weil ich mit Jesus beisammen war und die ihm plauderte, really, I felt no fear. Verspürte ich keine Angst. I mean, literally, I felt complete peace. Ich fühlte vollkommenen Frieden. So they were like kind of dragons with smoke, fire and brimstone and coming after me, and I was at peace. Sie waren wie Drachen mit Rauch und Feuer. Sie verfolgten mich und ich war absolut im Frieden. And it was very interesting. Es war sehr interessant. And then I had another thing where Jesus said something to me. Da war noch etwas, was Jesus zu mir sagte. Er sagte Folgendes zu mir. It was a very simple thing, actually. Etwas sehr Einfaches. Jesus said. Jesus sagte. Reinhard. Reinhard. Why do you allow a defeated enemy to do this to you? Warum erlaubst du einem besiegten Feind, dir so etwas anzutun? That's all he said. Das war alles, was er sagte. He said nothing else. Nichts anderes. But you know, when Jesus said this to me, this really made me think. Als das Jesus zu mir sagte, wurde ich nachdenklich. And the words of Jesus opened my eyes to the reality, to the truth. Und die Worte Jesu haben mir die Augen für die Wahrheit und Realität geöffnet. Ich habe angefangen zu sehen, wie viele Dinge der Bibel ich missverstanden habe. Geistlicher Kampf. We have resistance because we have a great anointing. Wir haben Widerstand, da wir eine große Salbung haben. You know, and when Jesus said that to me, als Jesus mir das sagte, so that was a game changer. War das für mich bahnbrechend. I remember that one night I was in my bed. Ich erinnere mich, dass eines Nachts ich im Bett lag. I woke up because of this terrible presence. Wachte ich auf wegen dieser schrecklichen Anwesenheit. And I sat up in my bed. Ich setzte mich auf and I said, und sagte, Devil, Teufel, game over. Das Spiel ist aus. I know who I am. Ich weiß, wer ich bin. And I know who you are. Ich weiß, wer du bist. Out. Aus. You know what? Never again did I have any one of those experiences. Und nie wieder hatte ich solche Erlebnisse, nie wieder. So if we understand, wenn wir verstehen, he is absolutely no legal right. Dass er absolut kein legales Recht hat. You know what's going to happen? Weißt du, was dann geschieht? The only thing that he will experience when he comes near us is to lose. Das einzige, was er erleben wird, wenn er in unsere Nähe kommt, ist, dass er verlieren wird. Why we talk about you? Morgen reden wir über dich. See ya. Bis morgen.